Kapitel 8. Das machte Geschichte. Auftakt. Aufgabe 2a. 1. An der Universität Würzburg erbrachte der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen am 8. November 1895 seine größte wissenschaftliche Leistung, die Entdeckung der X-Strahlen, die später nach ihm in Röntgenstrahlen umbenannt wurden. Röntgen erhielt im Jahr 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Die 50.000 Kronen Preisgeld stiftete er der Universität Würzburg. Ebenso verzichtete Röntgen auf eine Patentierung seines Experimentes, wodurch sein Röntgenapparat schneller Verbreitung fand.